Die intuitiv einleuchtende Begründung entscheidet heute noch jeden Streit um die Sonnenliege am Hotelpool. Ich war als Erster da. Dokumentiert durch ein in aller Frühe deponiertes Handtuch. Auch in Sachen Land braucht es materielle Beweise. Es lässt sich ja immer behaupten, man sei schon vor 10 Jahren da gewesen. Sichtbare Gräber der Väter oder Urgroßmütter an einem Ort erwiesen sich als eine ebenso überzeugende wie nachhaltige Lösung. Sie boten zudem einen weiteren Vorteil. Sie stellten zugleich das Personal zur Verfügung, mit dem sich das Land bewachen ließ. Tatsächlich illustriert die bereits diskutierte Studie von Peoples, Duda und Marlowe, dass die Ahnenverehrung nicht bei allen heutigen Jägern und Sammlern vertreten ist, vor allem nicht bei jenen sogenannten Immediate Return Hunter-Gatherer, also denen, die ohne nennenswerte Vorratshaltung auskommen und deshalb mobiler sind. Wir haben es mit einer späten Erfindung zu tun. Die Ahnenverehrung ist eine wichtige Quelle sozialer Kontrolle, die den Zusammenhalt von Verwandten stärkt und eine in direkter Linie erfolgende Kontrolle von Macht und Eigentum unterstützt, schreiben Peoples und Co. So archaisch die Rede vom Land der Ahnen auch klingen mag, im Mesolithikum war das als Rechtfertigung vom Besitz ein neuer Hut. Das muss nicht der einzige Grund für Friedhöfe gewesen sein, aber es war eine der treibenden Kräfte. Einmal mehr. Das, was uns heute als normal erscheint, trat erst mit dem Entdecken des Landes als einer besitzens, damit auch verteidigungswerten Ressource in die Welt. Doch es braucht Zeit, bis sich das verbreitet. Die alten Traditionen im Mesolithikum lebten fort. Weiterhin finden sich vereinzelte Knochen in Grabgruben und Siedlungen. Gerade dort, wo es nicht einzelne, ressourcenreiche Orte gab, wie an den Küsten, bleiben einzelne Gräber die Regel und dürften also weiterhin für besondere Tote reserviert gewesen sein. Das gilt auch für unser Grab in Bad Dürrenberg.